Nee, hier ist echt geil zum Wohnen. Sieht man jetzt zwar nur nicht so, aber... Ich weiß nicht, ob ich eine Flasche in der Hand hatte, ne? Scheiße. Ich muss trinken. Nein! Ich muss Pippi! Komm jetzt! Das war's! Ich gehe da im Sexshop und haben uns einen Vibrator gekauft.